Teich, da stand ein altes Haus, hat ganz allein dort stehen. Das Haus, das war so alt und grau, das Haus war nicht mehr schön. Und in dem kleinen Einfachhaus, da wohnt mein Mutter drin. Und wo ich geh und steh, da kommt mir das nicht aus dem Sinn. Saß ich Muttern auf dem Schoß, da hab ich beten lernt. Sie sagt, bet zu dem lieben Gott, dann wirst du auch erhört. Und als ich von ihr Abschied nahm, gab Mutter mir ihren Segen. Sie sagt, Herr Gott, begleit den Jungen auf allen seinen Wegen. Ist die Mutter lange tot, muss ganz allein nun stehen. Oh, könnt ich meine Mutter doch noch einmal wiedersehen. Ich hab die ganze Welt bereist, hab vieles schon gesehen. Doch nichts ist wie mein Mutterhaus auf dieser Welt so schön. Ich hab die ganze Welt bereist, hab vieles schon gesehen. Doch nichts ist wie mein Mutterhaus auf dieser Welt so schön. Doch nichts ist wie mein Mutterhaus auf dieser Welt so schön.